Herzlich willkommen beim Reset Podcast. Wenn du mehr Infos zu unserer Gemeinde Reset Berlin möchtest, besuche uns online unter www.reset-berlin.com. Well, we find ourselves in the midst of a series on the Holy Spirit. Also wir befinden uns in der Mitte einer Serie über den Heiligen Geist. If you have a Bible with you, you can start turning to Acts chapter 1. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag sie bei Apostelgeschichte 1 auf. You might want to slip a finger into 1 Peter chapter 4. Legt auch noch einen Finger in 1. Petrus 4. If you don't have a Bible, it's okay, we'll put it up on the screen. Wenn du keine Bibel hast, ist das auch okay, es wird hier an der Leinwand sein. We're going to go on a little journey. Wir werden uns auf eine kleine Reise machen. And right now we're going to just kind of sum up the first 6 verses of the book of Acts. Und jetzt soll es erstmal um die ersten 6 Verse gehen. If you were here last week, you'll remember our guests from Canada, Doug and Rebecca. Wenn du auch letzte Woche hier warst, dann erinnerst du dich an unsere Gäste aus Kanada. Doug said something that was pretty profound. Und da hat Doug etwas sehr Grundlegendes gesagt. He said, in 30 years. Er hat gesagt, innerhalb von 30 Jahren. The Holy Spirit working through the church. Also in 30 Jahren, in denen der Heilige Geist durch die Gemeinde gewirkt hat. Changed the world forever. Diese 30 Jahre haben die Welt für immer verändert. And we're gonna go to the very beginning. We're gonna talk about when what Jesus says to his followers right before he goes ascends back up into heaven. Wir schauen uns jetzt den Anfang an, ganz am Anfang, wo Jesus zu seinen Jüngern geredet hat, kurz bevor er in den Himmel aufstieg. So we find Jesus and his disciples in Jerusalem. Und da war er und seine Jünger waren in Jerusalem. This is the last time that Jesus is talking to his disciples while he's on earth. Das ist das letzte Mal, wo er zu seinen Jüngern redet, als er noch auf der Erde war. He's just resurrected. Und er ist gerade auferstanden. And like the disciples, like they normally are. Ah, und wie die Jünger normalerweise so sind. They're always not getting it. Raffen sie es einfach nie. And they start asking Jesus. Und sie fangen an, Jesus zu befragen. Are you going to restore the kingdom now? Willst du das Königreich jetzt wiederherstellen? Which means, are you going to kick the Romans out of Jerusalem? Und das bedeutete eigentlich, wirst du jetzt die Römer aus Jerusalem vertreiben? Which means, are we now going to become the best people in the world? Und das bedeutete eigentlich, werden wir jetzt zum besten Volk in der Welt werden? You just raised from the dead. Und er war gerade auferstanden. You're obviously the Son of God. Und offensichtlich der Sohn Gottes. Are you going to do that now? Willst du das jetzt tun? And then Jesus has this great response. Und dann antwortet Jesus auf wunderbare Weise. And I'm going to invite Tanya up here to read it to us. Und ich werde Tanya bitten, das zu uns zu lesen. We're going to be in Acts chapter 1 verse 7 and 8. Und das wird aus Apostelgeschichte 1 7 bis 8 sein. Tanya is going to read it, but if you understand it, you're awesome. Also Tanya wird es lesen, aber wenn du es verstehen wirst, dann bist du toll. Epein de pros autos. Ukymon estin gnonai, chronos hekairus, hus hopater esteto, ente idia exousia, ala lemseste dynamin, eb eton tos tu hagio pneumatos ephimas, kai eseste mu martyres, ente Jerusalem, kai en passe te iudaia, kai Samaria, kai heos, eschatu tes ges. That is what the book of Acts originally sounded like. Also so hat sich die Apostelgeschichte ursprünglich angehört. That is ancient Greek. Also das ist antikes Griechisch. So what Jesus says to his disciples. Also was Jesus da zu seinen Jüngern sagt. Is this. Ist folgendes. It is not for you to know the time or the season that the Father has fixed for his own authority. Die Zeit dafür hat allein Gott der Vater bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. But you will receive the power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. He didn't answer the question, at least not the one that they asked. Also er antwortete nicht auf ihre Frage, zumindest nicht auf die, die sie gestellt hatten. It's basically because Jesus is saying that's the wrong question to ask. Hauptsächlich deswegen, weil Jesus sagt, das ist die falsche Frage. But what I want you to realize, guys, is this has all been about me. Aber was ich möchte, dass ihr versteht, ist, dass es alles um mich geht. And now I'm gonna leave. Aber jetzt werde ich weggehen. But I'm not gonna leave you alone. Aber ich werde euch nicht alleine lassen. I'm gonna send the Holy Spirit. Ich werde euch den Heiligen Geist senden. And he is going to show you what to do. Und er wird euch zeigen, was ihr tun sollt. And it says that he's not just going to give him the Holy Spirit, but he's going to give him power. Und er hat nicht nur gesagt, dass er ihnen den Heiligen Geist geben wird, sondern dass er ihnen auch Kraft geben wird. Jim gave us a Greek word. Und Jim hat uns ein griechisches Wort auch gegeben. He used the word dynamos. Und er hat das Wort Dynamis verwendet. And he explained that it means explosive. Und er hat erklärt, dass das explosiv bedeutet. It's not just power. Es ist nicht nur Kraft. It's explosive power. Es ist eine explosive Kraft. It's uncontrollable power. Und es ist eine nicht kontrollierbare It's Kraft. Unpredictable power. Eine unvorhersehbare Kraft. I don't know if you've ever seen anything blown up with dynamite. Ich weiß nicht, ob ihr jemals gesehen habt, wie etwas mit Dynamit gesprengt wurde. It blows everything just out. Und es es explodiert einfach alles. And you don't necessarily know where it's gonna go. Und man weiß eigentlich nicht so, wo die ganzen Teile hinspringen werden. I don't know if it's happened here in Berlin, but in America I've seen people blow up buildings, so they fall on themselves, the old buildings, they're in the way and we have to destroy them, so they blow up these buildings. Und ich weiß nicht, ob ihr das hier auch so erlebt, aber in Amerika habe ich gesehen, wie Leute Häuser zum Beispiel sprengen und ja, es fällt alles ineinander und explodiert. They don't use dynamite. Aber sie benutzen nicht Dynamit, they can't control the explosion. Weil sie damit nicht die Explosion kontrollieren können. So Jesus says that he's going to give you the power of the Holy Spirit, and this power is explosive, it's uncontrollable. Und Jesus hat gesagt, dass er ihnen die Kraft des Heiligen Geistes geben wird, und diese Kraft ist explosiv und unkontrollierbar. Now in my experience in growing up in church and being a part of communities like this. Und meine Erfahrung, in der Gemeinde aufzuwachsen und in solchen Gemeinschaften zu sein, we stop there and we just talk about this power of the Holy Spirit. War, dass wir da gestoppt haben und über die Kraft des Heiligen Geistes geredet haben. But there's more to the sentence. Aber da in diesem Satz kommt noch mehr. Power to be my witnesses. Kraft, um seine Zeugen zu sein. So the power that we get from the Holy Spirit is for a purpose. Also die Kraft, die wir vom Heiligen Geist bekommen, ist aus einem bestimmten für einen bestimmten Zweck. Is to be a witness. Um Zeugen zu sein. First in Jerusalem. Erst in Jerusalem. Then in Judea. Dann in Judäa. Then in Samaria. Dann in Samarien. And then to the ends of the earth. Und dann bis zu den Enden der Welt hin. To put that into our context, that means this. Und das jetzt auf uns zu beziehen, bedeutet es, if they were in Berlin and not in Jerusalem, wenn sie jetzt in Berlin wären und nicht in Jerusalem, they would say, start in Berlin. Dann würde es heißen, fangt in Berlin an. Then go to Brandenburg. Dann geht zu Brandenburg. Then go to Germany. Dann nach Deutschland. And then everywhere else. Und dann überall sonst hin. That's what he's saying. Das ist das, was er sagt. I'm going to give you power to do that. Ich werde euch Kraft geben, um das zu tun. Now what's really interesting is this word witness. Und interessant ist auch dieses Wort Zeuge. We're going to come back to the power of the Holy Spirit. Und wir werden auf die Kraft des Heiligen Geistes zurückkommen. But this word witness, just like power, is a very rich term. Aber genau wie Kraft ist dieses Wort Zeuge ein sehr reichhaltiges And Wort. And if we could throw up that, yes, that means witness. That's how you say witness in Greek. Martyrs. So sagt man Zeuge auf Griechisch. Martyrus. Martyrus. In Greek, in the language that the New Testament is written in, und in Griechisch, das ist ja die Sprache, in der das Neue Testament geschrieben ist. The word witness and the German word martyr, also das Wort Zeuge und das deutsche Wort Märtyrer, are the exact same word. Sind eigentlich, das ist dasselbe Wort. There is no distinction. Da gibt es keine Unterscheidung. A witness is a martyr. Ein Zeuge ist ein Märtyrer. A martyr is a witness. Und ein Märtyrer ist ein Zeuge. So Jesus is saying, I'm going to give you the Holy Spirit. The Holy Spirit's going to give you this explosive power to be a martyr. Und Jesus hat also gesagt, ich werde euch den Heiligen Geist geben und der Heilige Geist wird euch diese explosive Kraft geben, ein Märtyrer zu sein. Now when we hear the word martyr, we think of something completely different than perhaps a witness. Und wenn wir das Wort Märtyrer hören, dann denken wir wahrscheinlich an etwas komplett anderes, als wenn wir das Wort Zeuge hören. But the people who heard this book for the first time with their Greek ears, they made no distinction. Aber die Leute, die dieses zum ersten Mal gehört haben auf Griechisch mit ihren griechischen Ohren, haben da keinen Unterschied drin gehört. To them, this word means this. Und für sie hat das Wort Folgendes bedeutet. Witness in Greek. Zeuge auf Griechisch. Signifies one that gives testimony to the truth at the expense of his life. Steht für jemanden, der Zeugnis für die Wahrheit gibt auf Kosten seines Lebens. Let me read that again. A witness is one that gives testimony to the truth at the expense of his life. Ein Zeuge ist jemand, der Zeugnis gibt für die Wahrheit auf Kosten seines Lebens. So if we read Acts 1:8, it would sound like this. Wenn wir Apostelgeschichte 1:8 lesen, dann würde sich folgendes anhören. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. So that you can give testimony to the truth at the expense of your own life. So dass ihr Zeugnis für die Wahrheit geben könnt auf Kosten eures eigenen Lebens. In Berlin. In Berlin. In Brandenburg. In Brandenburg. In Germany. In Deutschland. And to the rest of the world. Und auf der restlichen Welt. I think that's heavy. Ich glaube, das ist schwer. When I didn't think about that before. Und ich habe darüber vorher noch nicht so nachgedacht. But I decided to sit down and I don't understand Greek, but I have a dictionary. So, ich verstehe kein Griechisch, aber ich habe ein Wörterbuch. And I probably took a couple hours just looking at four words. Und ich saß da und habe wahrscheinlich einige Stunden damit verbracht, nur diese so vier Worte anzuschauen. And then read a lot of commentary. Und habe dann ganz viele Kommentare darüber gelesen. And that's what it means. Und das bedeutet es. When I take that upon myself. Wenn ich das auf mich beziehe. When I carry that weight of what it means to be a witness. Wenn ich diese Last trage, was es eigentlich bedeutet, ein Zeuge zu sein, then the word dunamis, power, that comes before that term witness, dann wird dieses Wort dynamis, Kraft, die vor dem Wort für Zeuge kommt, brings me comfort. Dann wird das Wort mir ein Trost sein. We sang today, und heute haben wir gesungen, I would give the world to tell your story. Und ich würde die Welt dafür geben, von dir, von deiner Geschichte zu erzählen. And I would go to the ends of the earth. Und ich würde an die Enden der Welt gehen. And then Enno came up here and prayed very authentically and honestly. Und dann ist Enno hier nach vorne gekommen und hat sehr authentisch gebetet. I think a lot of us could echo his prayer. Und ich denke, ganz viele von uns könnten dem zustimmen, was er gebetet hat. We can sing these words, but do we mean them? Wir können diese Worte singen, aber meinen wir sie wirklich? Now, I'm not saying that all of us need to go right now. Und ich sage jetzt nicht, dass alle von uns jetzt gehen müssen. And run out these doors. Und durch diese Türen rennen müssen. And start screaming scripture at people. Und anfangen Schriftstellen auf Leute einzuschreien. Until we get to Brandenburg. Bis wir nach Brandenburg kommen. I don't think that's what the Bible is saying. Ich glaube nicht, dass das ist, was die Bibel sagt. But what Jesus is saying, aber was Jesus wirklich sagt, is that this is a serious thing. Dass dies eine ernsthafte Sache ist. This is not just something you do one day a week. Und das ist nicht etwas, was du einfach einmal pro Woche machst. The Holy Spirit's going to give you power to be a witness. Der Heilige Geist wird dir Kraft geben, ein Zeuge zu sein. At the expense of your own life. Auf Kosten deines eigenen Lebens. All the time. Immer. Now when we think about this word martyr, und wenn wir über das Wort Märtyrer nachdenken, that carries this hint of suffering, dann trägt das Wort diese Bedeutung oder diesen Hinweis auf Leiden. A martyr is someone who's given their life for what they believe strongly. Ein Märtyrer ist jemand, der sein Leben für das gibt, woran er glaubt. In the early church we can read multiple stories of horrific things that have happened to people because they follow Jesus. Und in der frühen Kirchengeschichte, da kann man ganz viele Dinge darüber lesen von Leuten, denen schreckliche Sachen passiert sind, weil sie an Jesus geglaubt haben. Some of them are really hard to even imagine. Und manche davon kann man sich kaum vorstellen. And those are martyrs. Und das sind Märtyrer. But then there are also people who did not die in horrific ways. Weil dann gibt es auch Leute, die nicht auf schreckliche Art gestorben sind. But lived a life that was a testimony. Aber sie haben ein Leben gelebt, das ein Zeugnis war. To the glory of Jesus. Ein Zeugnis für die Herrlichkeit Jesu. And they are also martyrs. Und sie sind auch Märtyrer. Both gave their lives. Und beide haben ihr Leben gegeben. But nevertheless, there's this hint of suffering that just kind of blankets this word. Aber trotzdem gibt es diesen Hinweis auf zu leiden, das auf diesem Wort auch liegt. And during this week, I just really felt the Holy Spirit saying this to me. Und durch diese Woche habe ich einfach gespürt, wie der Heilige Geist zu mir gesagt hat. Christians in the West, in the Western Hemisphere, that includes us. Also Christen in der westlichen Welt, also dazu gehören wir auch. Will do anything. Würden alles dafür tun, to escape suffering. Dem Leiden zu entkommen. Anything. Alles. We make church programs around this idea. Und wir machen Kirchenprogramme für diese Idee. We form prayer groups. Wir bilden Gebetsgruppen. And you know what we're supposed to pray for the sick. Und wir sollten eigentlich für die Kranken beten. Jesus ups it and says, you're supposed to heal them. Aber Jesus sagt eigentlich, wir sollen sie heilen. But the minute we suffer, aber in dem Moment, wo wir anfangen zu leiden, we complain. Fangen wir an, uns zu beschweren. God, take this away from me. Gott, nimm das weg von mir. And then I think we just kind of forget that the founder, the follower, the person that we are supposed to model, died on a cross. Und dann denke ich, vergessen wir oft, dass derjenige, dem wir folgen und dem wir ähnlich werden wollen und der alles angefangen hat, dass er am Kreuz starb. He was betrayed by his own friends. Und er wurde von seinen eigenen Freunden verraten. Betrayed by his own people. Von seinem eigenen Volk. People who believed in the same God. Dem Volk, das eigentlich an denselben Gott glaubte. That's the guy we follow. Das ist der Mann, dem wir folgen. And I think there are many Christians who kind of are surprised that they're not that suffering is a part of the Christian life. Ich denke, es gibt viele Menschen, die irgendwie so überrascht sind, wenn sie feststellen, dass Leiden ein Teil des christlichen Lebens ist. If you just have faith, wenn du einfach nur Glauben hast, everything will be okay. Dann wird alles toll sein. If you just pray hard enough, wenn du einfach stark genug betest, you will be fine. Dann wird es dir gut gehen. You'll be so much better. Dann wirst du so viel besser sein. If you have enough faith, wenn du einfach genug Glauben hast, you will not suffer. Dann wirst du nicht leiden. If you have more faith, wenn du mehr Glauben hast, it's almost like saying, I have more faith than Jesus, because Jesus suffered. Obviously, I'm not suffering, so I have more faith. Also es ist ja fast, als ob man sagen würde, ich habe mehr Glauben wie Jesus, weil also wenn Jesus litt, dann habe ich ja wohl mehr Glauben jetzt. Jesus suffered. Aber Jesus hat gelitten. All 12 of his disciples. Und alle 12 seiner Jünger. With the exception of one. Mit der Ausnahme von einem. Historically. Also geschichtlich gesehen. Have died horrible deaths. Sind schrecklich auf schreckliche Art und Weise gestorben. John, the one who's attributed to writing Revelations. Johannes, dem zugesprochen wird, dass er die Johannes Offenbarung geschrieben hat. They tried to kill him. Sie haben versucht, ihn umzubringen. Supposedly they put him in boiling oil. Und es wird gesagt, dass sie ihn in kochendes Öl geschmissen haben, aber er starb nicht. So they exile him to an island. Also haben sie auf eine Insel verbannt. Supposedly he lives his life there. Und man sagt, dass er dort sein Leben verbracht hat. Petrus, the one who denies Jesus, derjenige, der Jesus verleugnet hatte, and then receives the Holy Spirit, und dann den Heiligen Geist empfängt, and has received forgiveness from Jesus, und dann auch Vergebung von Jesus empfängt, becomes this amazing, powerful leader of the church. Er wird zu diesem wunderbaren, kraftvollen Führer der Gemeinde. Comes to the end of his life. Und am Ende seines Lebens, and he is crucified upside down. Wird er falsch herum am Kreuz gekreuzigt. These are the guys who we're reading about. Und das sind die Menschen, über die wir lesen. These are the guys who started the first churches. Und das sind die Menschen, die ersten Gemeinden gegründet haben. These are the guys who went into cities like Berlin. Und das sind die Menschen, die in Städte wie Berlin gegangen sind. got a couple young people together und dann ein paar junge Menschen zusammen getrommelt haben and started something that revolutionized the world. Und etwas angefangen haben, was die Welt revolutioniert hat. Those guys are the ones who suffered. Diese Menschen sind diejenigen, die gelitten haben. They were false things were said about them. Es wurde Falsches über sie gesagt. They were stoned, they were beaten. Sie wurden gesteinigt, sie wurden ausgepeitscht. They were killed. Sie wurden getötet. These are the guys that we read about in the Bible. Das sind die Menschen, über die wir in der Bibel lesen. They are followers of Christ. Und sie waren Nachfolger Jesu. We are followers of Christ. Und wir sind Nachfolger von Christus. Now we live in a place that gives us the freedom to believe what we want to believe. Und wir leben an einem Ort, an dem wir auch die Freiheit haben, das zu glauben, was wir glauben. As a Christian, you're not going to walk up and down the streets of Berlin. Und als ein Christ würden wir jetzt hier nicht die Straßen von Berlin entlang laufen. And have to be worried about being sawed in half because you like Jesus. Und dabei besorgt sein, dass wir irgendwie zersägt würden, weil wir an Jesus glauben. But you are going to suffer. Aber du wirst leiden. Yes, God heals. Ja, Gott heilt. God does amazing things. Und Gott tut wunderbare Dinge. But you are going to suffer because you bear the name of Christ. Aber du wirst leiden, weil du den Namen Christus trägst. And the power of the Holy Spirit. Die Kraft des Heiligen Geistes. Is going to enable you to still be a witness. Wird dich dazu befähigen, trotzdem ein Zeuge zu sein. I don't want to talk about sickness. I'm not trying to talk about, you know, getting cancer. Also ich will jetzt nicht über Krankheit reden oder darüber, dass man Krebs bekommt. I'm talking about you being a Christian. And that because you are a Christian, you will experience suffering of some degree. Sondern ich will darüber reden, dass du ein Christ bist und weil du ein Christ bist, wirst du zu einem gewissen Grad auch leiden. Let's listen to something that Jesus said. Und lass uns etwas lesen, was Jesus gesagt hat. We're going to read in Matthew 5. Matthäus 5. Verse 11. Vers 11. This is during the Bergpredigt. Das sagt er während der Bergpredigt. This is what Jesus says to all the people who are gathered around him. Und das sagt Jesus zu all den Menschen, die um ihn herum versammelt sind. Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werden, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt. Then we're gonna jump down to 1 Peter 4. Und dann werden wir uns 1. Petrus 4 anschauen. We're gonna start in verse 12. Und bei Vers 12 anfangen. And we're gonna read to verse 16. Werden wir bis Vers 16 lesen. Let me give you a little background real quick, what Peter's doing. Aber lass mich erst ein bisschen Hintergrundwissen euch mitteilen. Peter is writing a letter to a church. Petrus schreibt einen Brief an eine Gemeinde. History tells us that this church is experiencing immense persecution. Und die Geschichte sagt uns, dass diese Gemeinde unheimliche Verfolgung erlitt. And this is what he's trying to comfort them. Und das ist das, womit er versucht, sie zu trösten. This is what he says in chapter 4, verse 12 through 16. Und das sagt er in 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 12 bis 16. Meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und festigen und sind nichts Außergewöhnliches. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet. Dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Ihr dürft euch glücklich nennen, wenn man euch angreift und verhöhnt, nur weil ihr Christen seid. Daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist seiner Herrlichkeit, bei euch ist. Freilich soll keiner von euch leiden, weil er als Mörder, Dieb oder wegen anderer Verbrechen bestraft werden müsste oder weil er sich Rechte anmaßt, die ihm nicht zustehen. Wer dagegen leidet, weil er ein Christ ist, der braucht sich nicht zu schämen. Er soll Gott dafür danken, dass er zu Christus gehört. We're supposed to rejoice. Also wir sollten eigentlich Freude verspüren. We're supposed to rejoice when this happens. Wir sollten uns eigentlich freuen, wenn das passiert. That sounds crazy. Das hört sich verrückt an. Here's a reason why. Und das ist der Grund, warum. If someone is throwing a stone at you, lying about you, saying evil to you, because you're a follower of Christ. Wenn jemand etwas Falsches über dich sagt und Steine auf dich wirft und einfach dir Böses antut, weil du ein Nachfolger Christus bist, you should rejoice, dann solltest du dich freuen. Because someone figured it out that you're a Christian. Weil jemand bemerkt hat, dass du ein Christ bist. There's something different about you. Es ist etwas anderes an dir. They see something. Sie sehen etwas. Let's put this into our context. Also lasst uns das auch so auf uns beziehen. I have a good friend here in Berlin. Ich habe einen guten Freund hier in Berlin. And he's over the age of 18. Und er ist über 18. He's a believer. Und er ist ein Christ. Loves the Lord. Und er liebt den Herrn. And he's a virgin. Und er ist eine Jungfrau. Now it's a miracle that he's over 18 and is a virgin. Und das ist ein Wunder, dass er über 18 und immer noch Jungfrau ist. And his friends und seine Freunde make fun of him. Machen sich über ihn lustig. Constantly. Immer. Constantly. Immer, ständig. And he has a choice. Und er hat die Wahl. He could lie. Und er könnte einfach lügen. Or he could say something to the effect of, you know, there's a reason why I'm a virgin. Und er könnte irgendwie auch was in der Weise sagen, dass er sagen würde, es gibt einen Grund, warum ich noch Jungfrau bin. It's not because Christians don't like sex. Es ist nicht, weil Christen Sex nicht mögen. It's because Christians like sex. Es ist, weil Christen Sex mögen. And Christians think that the best sex to be had is actually in marriage. Und dass Christen denken, dass man den besten Sex haben kann in der Ehe. But that's not how the world works. Aber so funktioniert die Welt nicht. He's going to suffer through that. Und er wird deswegen leiden. Because he's a Christian. Weil er ein Christ ist. And he believes that. Und das glaubt. I have another friend. He goes to this church. Und ich habe einen anderen Freund, der auch in diese Gemeinde geht. His parents. Seine Eltern. Who are wonderful people. Die auch wunderbare Menschen sind. Believe that he is part of a cult. Glauben, dass er Teil einer Sekte ist. Because our church looks a little different. Weil unsere Gemeinde ein bisschen anders aussieht. Because he likes Jesus. Weil er Jesus mag. Because he talks about Jesus. Weil er über Jesus redet. His parents. Seine Eltern. Think he's being brainwashed. Glauben, dass er eine Gehirnwäsche hier erfährt. I think some of us can identify with that one. Und ich denke, einige von uns können sich mit dem identifizieren. That's suffering. Das bedeutet zu leiden. And by not letting that suffering get you down. By not letting that suffering get him down and not come here and not be part of a life group and not love the Lord with all his heart and all his mind. Und indem er nicht zulässt, dass dieses Leiden ihn irgendwie niederdrückt und ihn davon abhält, zur Gemeinde zu kommen und in eine life group zu kommen und all das zu tun. He is being a witness. Ist er ein Zeuge? To the glory of God. Zur Herrlichkeit Gottes. He's being empowered. Und er wird befähigt. By the Holy Spirit. Vom Heiligen Geist. What enables him to do that? Und was ihn dazu befähigt, das zu tun? Is the dunamis. Ist die Dynamis. Power of God. Die Kraft Gottes. So Peter says, "Don't be surprised when this happens." Petrus hat gesagt, seid nicht überrascht, wenn das passiert. Because it's going to happen. Weil es passieren wird. If you follow Christ. Wenn ihr Christus folgt. At some point. An irgendeinem Punkt, how you think is going to differ from how someone else thinks. Dann wird das, was ihr denkt, sich von dem unterscheiden, was andere denken. How we look at money. Wie wir über Geld denken. How we look at power. Wie wir über Macht denken. How we look at genders. Wie wir über Gender, Geschlecht denken. How we view sexuality. Wie wir über Sexualität denken. All those things are going to cause problems with people who don't believe what we believe. Und all diese Dinge werden Probleme werden, wenn ja, Leute was anderes denken als das, was wir denken. You're going to be called a bigot. So you're going to be called someone who's not tolerant. Dann werdet ihr intolerant genannt werden. You're going to be called someone who doesn't love people. Dann werdet ihr bezeichnet werden als jemand, der Menschen nicht liebt. People are going to assume things about you just because you're a Christian. Dann werden sie Dinge annehmen von euch, einfach nur, weil ihr Christ seid. You're going to be put into a box. Dann werdet ihr in eine bestimmte Kategorie gesteckt. You're going to, at least in Berlin, people are going to think you're in a cult. Zumindest in Berlin werden Menschen denken, dass ihr in einer Sekte seid. That's suffering. Und das bedeutet zu leiden. It says, don't be surprised when that happens. Aber es heißt, seid nicht überrascht, wundert euch nicht, wenn das passiert. What I think is also extremely encouraging is when you go back to chapter 4, look at verse 14. Und aber was ich finde, was einfach sehr ermutigend ist, wenn man zurück zu Kapitel 4, Vers 14 geht. It says, if you are insulted for the name of Christ, you are blessed. da heißt es, wenn ihr verhöhnt werdet, weil ihr Christen seid, dann seid ihr gesegnet. Because the Spirit of glory and of God rests upon you. Weil der Geist Gottes und der Geist der Herrlichkeit auf euch liegt. We don't have an original copy of the letter 1 Peter. Also wir haben leider kein Originaldokument des Briefes von Petrus. What we have is a lot of copies of 1 Peter. Und was wir haben, sind ganz viele Kopien von diesem Brief. And two words change in half of these different copies of this letter. Und in der Hälfte von diesen Kopien, da sind zwei Wörter unterschiedlich. And your Bible may give you a little notation and tell you about that. Und vielleicht gibt's auch ein kleines Kommentar dazu in eurer Bibel. Let me tell you what one of the other manuscripts says. Und lasst mich euch erzählen, was die eine Hälfte der Manuskripte sagt. Instead of the Spirit of glory and power, anstelle glory and the Spirit of glory and God. Anstelle, dass es heißt der Geist der Herrlichkeit und Gottes. It says the Spirit of power and the Spirit of God. Heißt es der Geist der Kraft und der Geist Gottes. The word power that Peter uses there is dynamis. Und das Wort, das Petrus dort verwendet für Kraft, ist dynamis. So we read like this. Und dann heißt es so. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed. Und wenn ihr verhöhnt werdet wegen dem Namen von Christus, seid ihr gesegnet. Because God's explosive, wonderful power is upon you. Weil Gottes explosive, wunderbare Kraft in euch ist. The power of the Holy Spirit enables us to be witnesses. Die Kraft des Heiligen Geistes befähigt uns, Zeugen zu sein. It enables us to be joyful. Und es befähigt uns, Freude darüber zu empfinden. In the midst of suffering. Inmitten des Leidens. In the darkest moments of our lives, the Holy Spirit is there. Und in den dunkelsten Momenten unseres Lebens ist der Heilige Geist bei uns. Reminding us that we are not alone. Und er erinnert uns daran, dass wir nicht alleine sind. Bringing us back to Scripture and saying Jesus did the exact same thing or went through something worse. Und er führt uns die Bibel wieder vor Augen und sagt uns, dass Jesus durch dasselbe gegangen ist oder sogar durch Schlimmeres. And reminds us that this is not the end. Und er erinnert uns daran, dass dies nicht das Ende ist. I want to move to another letter real quick, Romans 8. Ich möchte mir einen anderen Brief anschauen, Römer 8. I want to start in verse 15. Werde in Vers 15 anfangen. We're going to read through 18, but we're going to go verse by verse for a little bit. Und wir werden bis 18 lesen, aber Stück für Stück. So if Miriam, if you could read verse 15 and 16 and stop at the end of 16, that'd be wonderful. Also Vers 15 bis 16. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Could you read 16 again, please? Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. This is the power of the Holy Spirit, or the Holy Spirit tells us, reminds us, that we are children of God. Die Kraft des Heiligen Geistes sagt uns und erinnert uns daran, dass wir Kinder Gottes sind. It says that we haven't been given to a spirit of slavery, we've been given a spirit of sonship, a spirit of adoption. Und es heißt hier, uns wurde nicht ein Geist der Knechtschaft, der Sklaverei gegeben, sondern ein Geist der Sohnschaft, der Adoption. When you are filled with the Holy Spirit, wenn ihr erfüllt seid mit dem Heiligen Geist, the power of the Holy Spirit has made you an heir to Christ, has made you a sibling of Jesus, has made you adopted into the family of God. Dann hat die Kraft des Heiligen Geistes euch dazu befähigt, ein Erbe Gottes zu sein, also praktisch ein Geschwister, Kind von Jesus. And we can say, it says the Spirit inside of us allows us to say, and it says this word, Abba, Abba Father. Und dann heißt es, dass der Geist uns dazu befähigt, dass wir sagen können, Abba, Vater. Abba is an Aramaic word, not a Swedish band. Abba ist keine schwedische Band, sondern ein aramäisches Wort. And it means daddy. Und es bedeutet Papa, Daddy. I know a lot of us have had horrible fathers. Und ich weiß, dass viele von uns schreckliche Väter hatten. The power of the Holy Spirit, though. Aber die Kraft des Heiligen Geistes is to remind you, ist da, um dich daran zu erinnern, that your daddy God, dass dein Papa Gott adopted you, dich adoptiert hat, picked you, dich gewählt hat. That's also the power of the Holy Spirit. Das ist auch die Kraft des Heiligen Geistes. Let's read verse 17. Und Vers 17. Als seine Kinder aber sind wir, gemeinsam mit Christus, auch seine Erben, und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Paul is writing to the Romans. Und Paulus schreibt an die Römer. He says, the Holy Spirit has come inside of you. Und er sagt, der Heilige Geist ist in euch gekommen. You've been made new. Und ihr wurdet erneuert. He lives inside of you. Und er lebt in euch. You're an adopted. Und ihr seid adoptiert. You belong to God. Und ihr gehört zu Gott. God is your Papa. Und Gott ist euer Papa. And he loves you that way. Und er liebt euch auch auf diese Weise. And you're an heir with Christ. Und ihr seid ein Erbe mit Christus. And you will share in his sufferings. Und ihr werdet an seinen Leiden teilhaben. But you will share in his glory. Aber ihr werdet auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. As Jesus is saying, Acts chapter verses 7 and 8, as Jesus is saying those verses to his disciples. Als Jesus diese Verse in Apostelgeschichte 1, 7 und 8 zu seinen Jüngern sagt, 3 verses later he ascends into heaven. Und 3 Verse später fährt er in den Himmel auf. And then 2 angels come down. Und dann kommen 2 Engel runter and say to his disciples, und sagen zu seinen Jüngern, that he's coming back. Dass er wiederkommen wird. That's the glory. Und das ist die Herrlichkeit. For us followers of Christ, für uns, die wir Nachfolger Christus sind, the suffering that we experience in this life, sind die Leiden, die wir in diesem Leben erfahren, is just in this life. Sie werden nur in diesem Leben sein. This is as close, this is controversial, but this is as close to hell as we will ever get. Also das ist kontrovers, aber das ist so nah, wie wir der Hölle jemals kommen werden. Because Jesus comes back. Weil Jesus wiederkommt. Takes away all pain and suffering. Und er wird jedes Leid wegnehmen. Wipes away every tear from your eye. Und er wird jede Träne von euren Augen wegwischen. That's the end. Und das wird dann das Ende sein. We know that. Und wir wissen das. We see that ahead of us. Und wir sehen das vor uns. And he says, I'm going to give you power. Und er sagt, ich werde euch Kraft geben. To be a witness. Ein Zeuge zu sein. In Berlin. In Berlin. In Brandenburg. In Brandenburg. In Germany. In Deutschland. And to the end of the world. Und bis in die Enden der Welt. Paul ends in verse 18 and he says this. Und Paulus endet in Vers 18 und sagt folgendes. For I consider the sufferings of this present time are not worthy to be compared to the glory that is being revealed. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Paul is a man who suffered greatly. Und Paulus ist ein Mann, der viel gelitten hat. And I don't want to trivialize any suffering that you may be going through. Und ich möchte auch nicht irgendwie etwas kleiner machen von den Leiden, die ihr erleidet. If someone told you that your life gets better when you follow Christ, wenn euch jemand sagt, dass euer Leben besser wird, wenn ihr anfangt, Jesus zu folgen, it's very true. Dann ist das auch wahr. And at the same point in time, it's very hard. Und gleichzeitig ist es aber auch sehr schwer. That's why we gather together. Und das ist, warum wir auch zusammenkommen. That's why we do this. Warum wir dies hier tun. So we can bring all that suffering and share it with one another. Dass wir all diese Leiden so bringen können und miteinander teilen können. So we can be friends. So dass wir Freunde sein können. So we can pray for one another. Dass wir füreinander beten können. So we can encourage one another. Dass wir einander ermutigen können. And remind each other. Und einander erinnern können. That this is not the end. Dass dies nicht das Ende ist. That we belong to a king and a kingdom. Dass wir zu einem König und einem Königreich gehören. And one day suffering will be gone. Und eines Tages wird das Leid weg sein. But for right now, the Holy Spirit is compelling us. Aber so für diese Zeit bringt uns der Heilige Geist dazu, to be a witness. Ein Zeuge zu sein. To be a light. Ein Licht zu sein. In a dark world. In einer dunklen Welt. In your family. In deiner Familie. In your school. In deiner Schule. In your work. Auf deiner Arbeit. On these streets. Auf diesen Straßen. In your apartment. In deiner Wohnung. I'm not saying go stand and read scripture to people. Ich sage nicht, stellt euch hin und lest Leuten Schriftstellen vor. But I want you to ask yourself this question. Aber ich möchte, dass ihr euch diese Frage stellt. If a person saw you, observed your life, wenn ein Mensch dich sehen würde und so dein Leben beobachten würde, would they see anything? Würden sie etwas sehen, that's different. Das anders ist. I'm not saying women wear your hair up in a thing and put a cover on your head. Ich sage jetzt nicht, Frauen tragt eure Haare in einem Dutt und oder tragt einen Schleier. But ask yourself. Aber fragt euch. Is my life different? Ist mein Leben anders? I want to wrap up with an encouraging scripture from Hebrews 12 verses 1 and 2. Ich möchte schließen mit einer ermutigenden Bibelstelle in Hebräer 12 Vers 1 bis 2. And read verse 1 and then verse 2. Verse 1 says, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, such a great cloud of martyrs, let us also, I'll just read the whole verse. Let us also lay aside every weight and sin which clings to us so closely. Let us run with endurance the race that is set before us. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit zäher Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Und wenn wir auf Jesus schauen, der der Beginner und der Vollender unseres Glaubens ist, who for the joy that was set before him endured the cross, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erlitten hat, and the shame, und die Schande, and is now seated at the right hand of the throne of God, und der jetzt zu Rechten des Vaters sitzt, Gottes. The power of the Holy Spirit reminds us who we are. Die Kraft des Heiligen Geistes erinnert uns daran, wer wir sind. The power of the Holy Spirit reminds us who our Father is. Und die Kraft des Heiligen Geistes erinnert uns daran, wer unser Vater ist. As a follower of Christ, you are a beloved child of God. Und als ein Nachfolger Christi bist du ein Geliebter, eine Geliebte Gottes. I think a lot of us need to hear that today. Ich glaube, viele von uns müssen das heute hören. I'm going to invite the worship team to come back up here. Und ich möchte das Lobpreisteam bitten, wieder nach vorne zu kommen. The prayer team can, go on upstairs. Und das Gebetsteam kann nach oben gehen. If you would like prayer, und wenn du Gebet möchtest, through this door over here, durch diese Tür da hinten, we have a group of people who would love to pray for you and with you. Also oben links gibt es eine Gruppe von Menschen, die mit euch und für euch beten möchten. I'd really encourage us though, right now as we worship. Ich möchte uns aber ermutigen, während wir jetzt beten, to ask the Holy Spirit, während wir Lobpreis machen, dass wir den Heiligen Geist fragen, to remind us who our Father is. Dass wir ihn bitten, dass er uns daran erinnert, wer unser Vater ist. To remind us who we are. Dass er uns daran erinnert, wer wir sind. So I'm gonna pray real quick. Also ich möchte schnell beten. Father, we praise you, we thank you for your word. Vater, wir danken dir und wir preisen dich für dein Wort. Jesus, I thank you that you sent your spirit. Und Jesus, ich danke dir, dass du deinen Geist geschickt hast. The comforter, the helper. Und der Tröster und der Helfer. Jesus, I thank you that you did not leave us alone. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast. Jesus, help us to be a witness. Hilf uns, ein Zeuge zu sein. Be a witness in this city. Ein Zeuge in dieser Stadt. To not be ashamed. Und nicht beschämt zu sein. To not hurt people. Menschen nicht zu verletzen. But to not break your heart and deny you. Aber auch nicht dein Herz zu brechen, indem wir dich verleugnen. Jesus, we love you. Jesus, wir lieben dich. You alone are worthy of all praise. Du allein bist würdig, dass wir dich preisen. We come together to worship you. Und wir kommen zusammen, um dir Lobpreis zu machen, um deinen Namen zu erhöhen. Holy Spirit, come and change our hearts. Heiliger Geist, komm und verändere unsere Herzen. We want to be more like you. Und wir wollen mehr wie du sein. Help us to understand you. Hilf uns, dich zu verstehen. Help us to understand your word. Und dein Wort zu verstehen. Holy Spirit, please fill us and give us power. Heiliger Geist, bitte erfüll uns und gib uns Kraft. Not power over people. Nicht Kraft, Macht über andere Menschen. Power to live. Sondern Kraft zu leben. Power to be a witness. Und Kraft, ein Zeuge zu sein. Power to bear witness to the truth at the expense of our life. Und Kraft, der Wahrheit ein Zeugnis abzulegen auf Kosten unseres Lebens.